leicht ist unser Schritt. Mit uns zweien singt der Wald und zieht die Heimat mit. Rauscht der Wind und pfeift sein Lied auf stillen Bergeshöhen. Streicht dein blondes Haar, du bist so wunderschön. Komm, wir ziehen weinend lachend in den Frühlingstag. Und ich weiß, dass ich dich nie verliere. Suchen Sonne, schaffen Leben, was auch kommen mag. Bleib bei mir. Zukunftsglaube spricht und ein frohes Lachen macht mir stets das Herz so weit. Gib mir Kraft zum Kampf und schenk mir Seligkeit. Komm, wir ziehen weinend lachend in den Frühlingstag und ich weiß, dass ich dich nie verliere. Suchen Sonne, schaffen Leben, was auch kommen mag. Bleib bei mir. Immer wenn die Bäume blühen, verspür ich Traurigkeit. Zeit. Warum das Schicksal zwischen uns und unserer Zukunft steht und warum wohl das Leben so bittere Wege geht. Komm, wir ziehen weinend lachend in den Frühlingstag und ich weiß, dass ich dich nie verliere. Suchen Sonne, schaffen Leben, was auch kommen mag. Liegt das Glück und wenn du es ergriffen hast, dann gib es nie zurück. Pack's mit beiden Händen an und halte es ganz fest, weil man doch ein großes Glück nie aus den Augen lässt. Komm, wir ziehen weinend lachend in den Frühlingstag und ich weiß, dass ich